So, guten Morgen, hier sind wir bei FSK 93,0. Ja, die nächsten zwei Stunden werdet ihr ein paar schöne Vorträge hören zu einem Vortrag, der in der Teestube, das ist ein selbstverwaltetes Café in der Universität Hamburg, hören. Der Vortrag hieß Allein schon Deutschland. Ich bin Chriso. Ich bin Caro. Genau, und wir werden euch davon ein paar Ausschnitte, beziehungsweise eigentlich fast komplett, was vorspielen. Es ging in dieser Veranstaltung Allein schon Deutschland um eine Kritik an der Nation aus unterschiedlichen Richtungen heraus. Da waren Sarah von der Naturfreunde Jugend Berlin, Haag von der Autonomen Antifa Frankfurt und Lena, eine Aktivistin der Teestube aus Hamburg. So. Das war's. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen Musik spielen und dann geht es gleich los mit den Vorträgen und ein paar Informationen zu diesen Vorträgen. Okay. Ja, hallo auch von mir. Wie gesagt, Allein schon Deutschland war die Auftaktveranstaltung zu einer regelmäßigen Veranstaltungsreihe in der Teestube, das selbstverwaltete Studentencafé im Pferdestall. Das wurde vor ungefähr 20 Jahren besetzt und dann eben in dieses Café umgewandelt, ist aber auch regelmäßig Veranstaltungsort für politische Veranstaltungen. Die Veranstaltung war auch Reaktion auf die Zustände auf dem Campus zur Männer-WM im Sommer. Alles war voller Deutschlandfahnen und im Pferdestall im Innenhof wurden die Spiele live übertragen. Das durfte man auch in der Bibliothek im dritten Stock genießen, weil der Jubel natürlich zu hören war. In der Teestube entbrannte dann eine Diskussion um Fanartikel. Manche wollten gerne ein Verbot dieser Deutschland-Fanartikel in der Teestube, andere sahen das hingegen nicht so verkrampft. Ja, und aufgrund dieser Diskussion und einer schon länger andauernden Diskussion um das Selbstverständnis der Teestube wurde dann diese Veranstaltungsreihe initiiert. Ja, wie gesagt, am 5. Juli ging's los mit Allein schon Deutschland. Die Veranstaltungsreihe soll eine Reihe zu Begriffen der Kritik sein allgemein. Am 25. Oktober geht's weiter mit der Kritik an Männerbünden. Allein schon Burschis wird die Veranstaltung heißen. Ja, es soll aber auch Veranstaltungen zu Geschlecht und Antisemitismus geben, zum Beispiel. Bei der Veranstaltung selbst waren dann über 100 BesucherInnen, was uns sehr, sehr gefreut hat, gerade weil nicht nur die üblichen Verdächtigen da waren. Und auf dem Podium fanden sich dann spätestens in der Diskussion alle Standpunkte einer momentan laufenden innerlinken Diskussion, die sich darum dreht, ob man speziell Deutschland kritisiert und eine Spezifik des deutschen Nationalstaats oder ob nun Deutschland als eine Nation unter vielen zu sehen ist. Ja, und das werden wir jetzt, glaube ich, auch ausführlicher hören. Nein, also mit dem ums ganze Bündnis erstmal die gleiche Diagnose eines neuen erstarkten Nationalismus. Wer es nicht glaubt, soll auf die Straße gehen. Also es gibt diese Nationalflaggen überall. Das ist sicherlich nur ein Beispiel von vielen, dass sich das Selbstverständnis der Deutschen oder des deutschen Staates nach 1990 massiv geändert hat und es eben wieder ganz normal sein kann, einen positiven Nationalbezug zu haben. Das finden wir kritikwürdig und also wir kommen später noch auf die Frage, Antinationalismus, Antideutsch zu sprechen im letzten Teil, aber jetzt erstmal allgemein zur Kritik der Nation. Wir, also das sind die Naturfreunde Jugend Berlin, gehen davon aus, dass die Nation systematisch mit verschiedenen Herrschaftsverhältnissen verknüpft ist, also Geschlechterverhältnisse, Rassismus, Antisemitismus, Kapitalismus insbesondere. Und daran argumentieren wir eben unsere Position durch oder unsere Kritik. Das machen wir in einem ersten Teil, dass wir argumentieren, dass die Nation historisch eben untrennbar ist mit dem Entstehungszusammenhang von Kolonialismus und Kapitalismus. Kolonialismus zum einen, weil natürlich sozusagen aufgrund der Ausbeutungsverhältnisse überhaupt die materielle Grundlage geschaffen wurde für den Reichtum der europäischen Nationalstaaten und aber auch der Kolonialraum der Ort war, wo sich überhaupt so etwas wie ein nationales Selbstverständnis, nämlich in Abgrenzung zu den Kolonisierten entwickeln konnte. Zum Zusammenhang mit Kapitalismus, die Nationalstaaten sind eben im 19. Jahrhundert entstanden. Und der Nationalstaat ist seitdem der Garant der Eigentumsordnung und der Garant der kapitalistischen Konkurrenz. Genau, wir argumentieren weiter, also vielleicht nochmal kurz zur Spezifizierung, was also, wir sprechen natürlich von Nationalstaat, weil das historisch zusammenfällt, Nation und Staat meistens, dennoch sind sie begrifflich voneinander zu trennen und gehen nicht ineinander auf. Das heißt, ein Staat ist erstmal eben ein Ordnungssystem von Gesellschaft und von Kapitalismus historisch. Eine Nation ist die Vorstellung einer Gemeinschaft. Und Nationalismus ist die Legitimationsform, die Rechtfertigung für Nationen. Das heißt, da komme ich schon zu unserem zweiten Kritikpunkt. Das haben wir in unserer Broschüre genannt, die Logik der Nation. Das heißt, der Nationalismus ist systematisch, ist darauf angewiesen, notwendig auf den Volksgedanken. Das heißt, eine Nation schafft sich mit dem Volksgedanken die Illusion eines homogenen Inneren, einer Gemeinschaft, was natürlich erstmal Unsinn ist. Weil als gesellschaftliches Ordnungsmodell ist die Nation erstmal notwendig eine unpersönliche Gemeinschaft. Das heißt, ihre Mitglieder können einander gerade nicht alle kennen und sie können auch nicht unmittelbar miteinander kommunizieren. Es gibt unterschiedliche Interessen und nicht zuletzt aufgrund kapitalistischer Vergesellschaftung gerade keine Solidaritätspraxis. Das heißt, die nationale Gemeinschaft und Zugehörigkeit ist gerade nichts Notwendiges und vor allem auch nichts Natürliches. Also die Nation ist ein historisch relativ junges Phänomen, sondern muss eben alltäglich in den Köpfen immer wieder hergestellt werden, diskursiv quasi. Genau, und zentral für diese Herstellung ist also die ständige Reproduktion eines kollektiven Selbstbildes, eines Verständnisses von dem, was wir sind. Noch ein Satz zum Volksgedanken. Es gibt innerhalb des nationalistischen Denkens zwei unterschiedliche Volkskonstruktionen. Das eine, also in der Wissenschaft werden sie unterschieden zwischen Demos und Ethnos. Ethnos bezeichnet ein ethnisierendes, völkisches Modell, das ist eigentlich klassischerweise das deutsche Volksverständnis. Und es gibt Demos bezeichnet Volk als politischen Begriff und meint eher ein kulturalisierendes oder republikanisches Modell, wie eben Frankreich oder USA es zum Beispiel für sich propagieren. Die Modelle unterscheiden sich voneinander, das ist ganz wichtig, damit man nicht den Unterschied zwischen Nazi-Deutschland und den USA einebnet. Wir argumentieren allerdings, dass beide Modelle zu Ausschlüssen führen und deshalb sozusagen eher als Kontinuum zu verstehen sind, denn als strenger Widerspruch. Darüber können wir später auch noch diskutieren. Okay, wir haben also mit dem Nationalismus einen Volksgedanken und der Volksbegriff ist als Strategie zu verstehen, das Innere einer Nation zu homogenisieren. Das ist natürlich kontrafaktisch, also gelogen, weil mit dieser Behauptung reale gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse wie eben soziale Klassen, Geschlechterverhältnisse und rassistische Diskriminierung ignoriert werden und unsichtbar gemacht werden. Und damit sorgt die Volksideologie dafür, dass der oder die Arbeiterin, der oder die soziale Missstände beklagen will, eher dem von ihr oder ihm identifizierten Fremden an die Gurgel springt, als sich tatsächlich gegen kapitalistische Herrschaftsverhältnisse zu wenden. Und die Illusion der Gleichheit und die Erzählung der Homogenität der Gemeinschaft täuscht genauso über Lebensentwürfe weg, die diskriminiert werden, also die zum Beispiel nicht in die heteronormative Matrix oder in die Geschlechterbinarität passen oder auch eben tagtägliche rassistische Diskriminierung. Aus diesem Grund sagen wir, dass die Nation, also eben mit dieser Vorstellung von Homogenität und der Einebung von Differenzen, systematisch mit der Legitimation der Stabilisierung dieser Herrschaftsverhältnisse verflochten ist. Eben Klassenunterschiede, Geschlechterverhältnisse und Rassismus. Es gibt aber für den Zusammenhang von Nation und Rassismus noch einen weiteren Aspekt, der uns wichtig ist zu betonen. Und zwar braucht es zur Errichtung des Selbstbildes von Nationen notwendig die Abgrenzung vom Anderen. Das heißt, um zu bestimmen, wer wir sind, müssen wir auch immer sagen, wer die Anderen sind. Also das heißt, Identität braucht notwendigerweise Differenz und man kann kein Selbstbild ohne ein Fremdbild errichten. Das heißt, wir haben in einer nationalen Ordnung der Welt verschiedene Gruppen, Völker, Kulturen, wie auch immer gefasst, die immer also konstruiert sind als Wir-Gruppe, also quasi wir Deutschen, die im Gegensatz immer zu anderen gedacht sind, also die Italiener, die Türken, was auch immer, denen dann bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden. Das Gegensatzverhältnis ist meist ein hierarchisches, in dem das eigene über das andere gesetzt wird oder eben das eigene für implizit normal erklärt wird. und damit das andere als irgendwie abweichend anormal. Wie genau diese Zuschreibungen im Einzelnen auch immer stattfinden, von der Struktur her ist das Verhältnis ein symmetrisches. Das heißt, in dieser politischen Repräsentation der Völker und Kulturen sind alle erstmal in ihrer Volkhaftigkeit gleich. Das meint symmetrisch. Alle sind Völker und sind damit erstmal gleich. Wir argumentieren weiter, dass es auch einen systematischen Zusammenhang nicht nur zwischen Rassismus und Nationalismus gibt, der eben aufgrund dieser Differenz, wie er und die anderen basiert, sondern dass es auch einen systematischen Zusammenhang mit dem Antisemitismus gibt, also mit dem modernen Antisemitismus, den man deshalb auch einen nationalen Antisemitismus nennen kann. Denn die Juden, in Anführungszeichen, gelten im Antisemitismus gerade nicht als ein Volk unter anderen. Vielmehr seien sie die Gruppe, die eben nicht der modernen Logik von ein Volk, ein Staat, eine Nation folge, sondern als verborgene, weltumspannende Macht operiere, die alle Unterschiede zwischen den Völkern zersetzen wolle. Sie sind damit logisch die dritte Figur in der nationalen staatlichen Ordnung, die auf dem binären Gegensatz wir gegen die anderen operiert. Die Figur des Dritten ist natürlich deshalb interessant, wenn alle Nationalstaaten eben Völker sind, dann darf es ein Drittes dazu eigentlich nicht geben. Das heißt, wir haben eine logische Konstruktion von wir gegen die anderen, wir haben das Dritte, den Dritten, das sind die Juden, die es aber gleichzeitig nicht geben darf und deshalb als so bedrohlich wahrgenommen werden. Und sie gelten damit eben nicht als Bedrohung nur der nationalen, sondern aller modernen Ordnung. Und diese Logik führt in der Konsequenz dazu, den Jüdinnen und Juden das Existenzrecht abzusprechen. Das finden wir bei Nazis genauso wie im islamistischen Antisemitismus. Wir meinen also, dass eine Kritik an Nationen diese systematische Verschränkung von Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus unbedingt reflektieren muss. Und wir meinen auch, dass Nationalismus ohne das nicht zu haben ist. Also es gibt keinen guten Patriotismus, der nicht rassistisch sei oder nicht diese Gegensätze aufmachen würde, sondern es gibt eine systematische Verschränkung. Diese sozusagen Rassismen und Antisemitismen sind nicht irgendwie geartete Exzesse, die halt nur manchmal vorkommen, sondern sie sind systematisch damit verwoben und sie sind in ihrer Logik konstitutiv für den Volksgedanken und ohne den Volksgedanken kommt die Nation nicht aus. Wir haben im letzten Teil unserer Broschüre, auf den ich nur kurz eingehen möchte, üben wir Kritik an etwas, was wir die Praxis der Nation nennen. Damit meinen wir, dass die nationalstaatliche Ordnung nicht einfach ein diskursives Gedankenkonstrukt ist, was irgendwie in den Köpfen der Menschen existiert, sondern der Nationalismus und der Nationalstaat sind eine Lebensrealität, die knallhart soziale Positionen zuweisen und die mit Gewalt durchsetzen. Also von sowas wie Wehrpflicht über alles Mögliche. Es gibt lauter Zwangsinstitutionen, Zwangsmaßnahmen, die der Nationalstaat durchsetzt. Er unterwirft die Staatsbürger nicht nur Zwang, sondern er teilt ihnen auch Privilegien zu, was sozusagen auch ein Mittel ist, um Zustimmung herzustellen. Jetzt gibt es eine Reihe von Beispielen, die ich glaube ich mal weglasse. Und ein weiteres Argument zur Praxis der Nation ist, dass der Nationalstaat zudem eine mächtige Normierungsinstanz ist. Das heißt, innerhalb von Gesetzen, Regeln, Normen wird gezeigt, wie wir zu leben haben, wie wir nicht zu leben haben. Also zum Beispiel, dass die Ehe immer noch privilegiert ist dermaßen, dass Menschen, die nicht verheiratet sind, Lebensentwürfe massiv diskriminiert werden, benachteiligt werden, dass Menschen dazu gezwungen werden, nur eine geschlechtliche Identität anzunehmen oder dass die ganze Ausländerpolitik, also dass Menschen systematisch illegalisiert werden, oder abgeschoben werden und damit bestimmte Rechte entzogen werden, gehört auch alles zur alltäglichen Praxis des Nationalstaates. Ja, wir haben letzten Aspekt, haben wir nochmal versucht stark zu machen unter dem Stichwort der Inszenierung. Das heißt, jede Nation ist ständig darauf angewiesen, durch Symbole und Praxen eben diesen Nationalcharakter hervorzuheben. Das machen aber eben auch die Bürger oder diejenigen, die WM gucken, mit der Fahne rumrennen. Das machen die genauso. Aber jede Nation ist darauf angewiesen, sich immer wieder neu zu erfinden, Geschichten von sich zu erzählen, von Leben und Tod, ja, also die deutsche Nation ist geboren in der Varusschlacht und so weiter. Also so das Geschichtspolitik und die Erzählung, die Narration von der deutschen Geschichte zu einem zentralen politischen Moment ist, wird, und da hat genau die Kampagne Pink Rabbit angesetzt. Wir würden jetzt gerne nochmal was sagen zum Verhältnis antideutsch-antinational. Also die Kritik, die wir bisher vorgebracht haben, ist ja vor allem eine antinationale, das heißt, sie richtet sich erstmal gegen jede Nation. Es gibt ja jetzt im deutschen Kontext seit seit 90 ungefähr die Debatte um, ist man jetzt eben eher antideutsch oder antinational. Unsere Kampagne hieß Pink Rabbit gegen Deutschland. Wir richten uns gegen Deutschland. Wir bezeichnen uns aber, wir haben also versucht, einen Begriff zu prägen, der unsere Verortung in diesem Diskurs bezeichnet. Und zwar bezeichnen wir uns als historisch situierte Antinationalisten. Was wir damit meinen, ist, dass wir Deutschland zum einen kritisieren, weil wir hier leben, das ist unser Lebenskontext, und zum zweiten, das ist das historische Argument, natürlich aufgrund der Shoah, die sozusagen den unhinterbegehbaren Grund unserer Kritik bildet. Das heißt, das größte historische Verbrechen ist von Deutschen ausgeübt worden, und da gibt es auch nichts dran zu deuteln, und deshalb und aufgrund des immer noch massiv anhaltenden völkischen Nationalismus in Deutschland kritisieren wir den deutschen Nationalismus ganz besonders. Das ist insofern auch interessant, weil, also das hat Haag ja auch schon angeführt, die Deutschen haben natürlich deshalb ein Problem, also seit 45, sie müssen sich irgendwie zur Shoah verhalten. Das heißt, jeder Deutsche, der sich positiv auf die Nation beziehen will, muss sich irgendwie dazu stellen. Das führt oftmals zu einer Täter-Opfer-Umkehr oder zu einer Relativierung des Leides im Sinne von Bombenholocaust, das ganze Leid, was in Dresden verursacht wurde, oder andere Geschichtsumdeutungen, die dann doch vermeintlich ermöglichen, einen positiven Bezug auf die deutsche Nation zu haben. Eine große Erzählung dessen ist auch das, was letztes Jahr 2009 passiert ist, also in dem großen Geschichtsmarathon, wo eben sozusagen das Bild etabliert wurde einer historisch geläuterten Nation, die ja immerhin dann auch 1989 geschafft hat, also eigenhändig geschafft hat, ihr zweites Unrechtsregime selbst zu beseitigen. Damit passiert nicht nur eine Einebnung oder eine Gleichsetzung von NS und der DDR, also dem realexistierenden Sozialismus oder Nominalsozialismus, sondern es ist eben so eine Art große Saga der gesamtdeutschen Erfolgsgeschichte. Genau. Eine weitere These wäre trotzdem, eine Frage vielleicht auch zur Diskussion, wie geht man denn jetzt mit diesem neuen deutschen Nationalismus um, der ja vielleicht auch zum Teil einen Wandel zumindest teilweise in einen republikanischen Nationalismus vollzieht. Das wäre zumindest etwas, was man diskutieren könnte. Und wie geht man, also was für eine Praxis kann man gegen diesen neuen Partynationalismus eigentlich anbringen, der nicht vor allem auf Pathos basiert, sondern eben auf Feierei und lustiges Deutschland schwenken. Ja, wir haben jetzt bis gerade eben Sarah von der Naturfreunde-Jugend Berlin gehört. Die Naturfreunde-Jugend setzt sich nicht so sehr mit Natur auseinander, mehr mit Herrschaftsverhältnissen. Und letztes Jahr gab es beispielsweise die Kampagne Pink Rabbit gegen Deutschland. Das war ein rosa plüschiger Hase, der versucht hat, nationale Inszenierungen von Deutschland in diesem super Jubiläumsjahr zu stören. Die waren zum Beispiel bei 60 Jahre 60 Bilder da oder auch bei verschiedenen Bundeswehr-Kranz-Niederlegungsgeschichten und haben eben probiert, das zu stören. Das hat auch häufig geklappt. Clips davon gibt's auf pink-rabbit.org. Da kann man auch die Broschüre von denen bestellen. Da geht's dann um eine Kritik an Deutschland und Nationen allgemein. Ja, sehr empfehlenswert. So, jetzt geht's weiter mit Haag von der autonomen Antifa F aus Frankfurt. Der war auch auf der Veranstaltung Allein schon Deutschland, die am 5. Juli in der Teestube stattgefunden hat. Er ist, also die autonome Antifa F aus Frankfurt, ist Teil des Ums Ganze Bündnis, die sich jetzt neuerdings auch kommunistisches Bündnis nennen. Die haben letztes Jahr eine Broschüre rausgegeben mit dem Namen Staat, Weltmarkt und die Herrschaft der falschen Freiheit zur Kritik des kapitalistischen Normalvollzugs. Und ja, der wird jetzt gleich, werdet ihr gleich hören, er wird erläutern, warum sich das ums Ganze mit Nationalismus auseinandergesetzt hat. Und sie diagnostizieren einerseits, dass es ein Erstarken des Nationalismus gibt, aber auch sagen sie, dass nach ihrer Meinung nach sich ein grundlegender Wandel des Nationalismus vollzogen hat. So, hören wir mal rein. Ich würde gern kurz vorgreifen auf das, was wir eigentlich am Schluss sagen wollten, nämlich vielleicht nochmal anders ansetzen, als Sarah das jetzt getan hat. Und nochmal klarstellen oder sagen, warum wir uns mit Nationalismus beschäftigt haben in diesem ums ganze Bündnis oder in der autonomen Antifa F. Nicht nur, dass es einen erstarkenden Nationalismus unserer Ansicht nach gibt, sondern einen, der sich grundlegend geändert hat seit der deutschen Einigung 1990 und dann nochmal besonders nach dem Ende der Ära Kohl, also 98, mit dem Eintritt der rot-grünen oder mit der Durchsetzung eines eher zivilgesellschaftlichen rot-grünen Projekts, dass ich jetzt etwas überspitzt auf die auf den Kern bringe, dass man seitdem eben wieder stolz sein konnte, Deutscher zu sein, weil Deutschland jetzt Weltmeister in der Aufarbeitung der eigenen Geschichte geworden ist. Also die eigene Geschichte, Auschwitz oder die nationalsozialistische Geschichte mit Auschwitz als die eben genuine Vernichtungstat der Deutschen, so eine Form von positivem Standortfaktor geworden ist. Und 98, 99 konnte man das ja auch das erste Mal erleben, wohin das dann geführt hat. Nämlich, dass man, dass diese Regierung, diese rot-grüne Bundesregierung, einen Angriffskrieg mitgeführt hat gegen den ehemaligen Kriegsgegner Serbien bzw. Jugoslawien, mit genau dieser geschichtspolitischen Argumentation. Man führt nicht mehr Krieg trotz Auschwitz, wie noch unter der Regierung Kohl, sondern wegen Auschwitz, aus menschenrechtlicher Verantwortung. Und damit einhergeht eine grundlegende Wandlung des deutschen Nationenverständnisses, das auch soweit, wie wir das sehen können, also da ist die WM das beste Beispiel, soweit erstmal auch durchgesetzt worden ist. Das kann man als eine Modernisierung betrachten, also weg von einem völkischen Nationenbewusstsein oder von einem völkischen untergründigen, das nach 1945 auch immer noch weiter fortgelebt hat, untergründigen völkischen Nationenverständnis hin zu einem eher republikanischen, das deswegen aber sicherlich nicht in den Exzessen, aber trotzdem genauso unserer Ansicht nach also ein Herrschaftsmoment hat oder also ganz genuin einfach ein Herrschaftsverhältnis darstellt. So, das vorweg. Das können wir natürlich auch gerne diskutieren. Deswegen diese Broschüre, deswegen auch diese Kampagne des ums ganze Bündnisses mit der im letzten Jahr mit der griffigen mit dem griffigen Slogan Staat, Nation, Kapital, Scheiße. Und mit dem Problem für so eine linke oder linksradikale Gruppierung oder so ein Bündnis, dass man irgendwie diese geschichtspolitische Karte, die die Linksradikalen, wenn sie denn klug waren, in den letzten 50 Jahren immer klug gegen Deutschland spielen konnten, also indem man gesagt hat, wir wollen kein viertes Reich oder man ist gegen die deutsche Vergangenheitsverdrängung, man damit eigentlich immer gemeint hat, man will diese ganze Bundesrepublik Deutschland abschaffen. Und das funktionierte für die radikale Linke seit 98 dann eben nicht mehr so gut, weil man Joschka Fischer und Gerhard Schröder und Rudolf Scharping und Otto Schily alles Mögliche vorwerfen konnte, nur eben nicht mehr, dass sie ein viertes Reich irgendwie oder sagen, etablieren wollen. Das wollten die nicht, sondern die haben sich durchaus als Antifaschisten, als eben aufgeklärte Patrioten verstanden. Das Problem ist dadurch, des Nationalismus ist dadurch ein anderes geworden, aber eben durchaus kein geringeres. Das so vorweg. Die Frage, die sich stellt, ist, warum unserer Ansicht nach ein Großteil dieser Bevölkerung sozusagen einverstanden ist mit diesem Staat, in dem sie leben, obwohl sie doch hier eigentlich den ganzen Tag lang ausgebeutet werden. Oder ausgebeutet werden, sozusagen, sie müssen arbeiten gehen, sie sind verstrickt in alle möglichen Herrschaftsverhältnisse tun das eben ganz mehr oder weniger mal bewusst, nicht unbedingt. Das heißt, es werden ja nicht das ganze Jahr über Deutschlandfahnen geschwenkt, sondern eben nur manchmal oder nur alle zwei Jahre. Und darauf angesprochen werden die Leute wahrscheinlich meistens sagen, das ist ihnen irgendwie relativ egal oder eben, was hast du denn, ist doch jetzt nicht so schlimm. Das heißt, dass der Normalzustand in diesem Deutschland ist nicht der rassistische oder nationalistische Exzess, wie man das noch 1990, 91 mit gutem Grund hätte sagen können, also 1990, wobei der WM eben vor allen Dingen Reichskriegs- oder nicht vor allen Dingen, aber eben doch zu einer sehr, sehr nennenswerten Zahl eben Reichskriegsflaggen geschwenkt wurden und eben nicht die schwarz-rot-goldene Fahne, was eben schon auch einen Unterschied macht. Wo aber auch eben Pogrome wie in Rostock-Lichtenhagen oder in Hoyerswerda oder die Anschläge von Solingen und Mölln durchaus nochmal ein anderes Bild von diesem Deutschland gegeben haben, als es eben heute der Fall ist. So, wenn man da jetzt nicht sagt, irgendwie, das ist sowieso, also Nationalismus ist nur diese sozusagen völkische oder antisemitische oder rassistische oder nationalsozialistische Raserei, was es offensichtlich, also natürlich auch gibt, und ich würde auch gar nicht sagen, dass das überhaupt nicht mehr stattfindet, das stimmt überhaupt nicht, natürlich, gerade also nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in Dortmund oder so, ist es, gibt es sehr wohl einfach national befreite Zonen, gegen die man vorgehen muss. Trotzdem gibt es eben noch diesen anderen Nationalismus, der eben nicht exzessiv ist und der eben sich nicht sozusagen primär auf einer Bevölkerungsebene sozusagen gewalttätig artikuliert, sondern es ist halt dieser entspannte eben maximal Partynationalismus, der wahrscheinlich eher im Zweifelsfall öde oder langweilig ist und trotzdem ziemlich penetrant, und die Zwischentöne, die man dort eben manchmal hören kann, sind eben überhaupt nicht weniger aggressiv. Das Normale ist aber eben, dass eben nicht WM ist, sondern irgendwie man zur Schule oder studieren gehen muss oder eben arbeiten gehen muss. Und das, was ich jetzt irgendwie sozusagen kurz ausführen will, sind zwei Punkte, nämlich die Frage nach dem, was sind die materiellen Grundlagen für diesen unaufgeregten Nationalismus. In diesem Sinne wäre Nationalismus nicht sozusagen eine zirkulierende Gemeinheit, ja, irgendwie neben anderen, also neben Rassismus oder so, und auch nicht unbedingt eine Technik von irgendwelchen Herrschenden, um Zustimmung herzustellen. Also das auch in Abgrenzung zu so vielleicht eher so links alten linken Verschwörungstheorien auch. Das heißt, nationalistische Äußerungen individueller auch wie kollektiver Art sind zwar stets Ausdruck einer bestimmten Haltung oder auch einer Einstellung, einer politischen Ansicht, darin geht aber sozusagen Nationalismus als Ideologie nicht auf. Nationalismus ist eben auch in diesem Sinne wesentlich eine Praxis, also einfach eine gesellschaftliche Praxis oder ein Verhältnis, ein materielles Verhältnis, das erstmal nicht sagen, dezidiert geäußert werden muss. Das heißt, Nationalismus ist eben nicht nur dort schon, wo jemand sagt, ich finde Deutschland knorke. So. In dem Sinne ist dann Nationalismus auch, oder nationales Selbstverständnis eines Individuums oder so eines, wie auch immer, nur bedingt eine freie Entscheidung. Also natürlich gibt es das sozusagen auch, aber ich will sozusagen auf was anderes hinaus, dass es nämlich eben keine freie Entscheidung ist, sozusagen Nationalist zu sein, weil dann stellt sich natürlich sofort die Frage, warum ist es denn, wenn es eine freiwillige Entscheidung ist, warum machen es dann so viele und warum hören dann nicht so viele damit einfach auf? Das gibt sozusagen in der Linken auch so eine Tendenz zu sagen, ja, das ist halt irgendwie, also das sind eben die bösen Nationalisten, die entscheiden sich jeden Tag aufs Neue nach dem Müsli dafür, bevor sie aus dem Haus gehen. Das ist dann zwar ganz praktisch, weil man dann, weil das moralische Aburteilen dann einfach fällt, aber es erklärt eben nicht diese Stabilität von so einem nationalen Selbstverständnis. Deswegen würde ich da eher vielleicht auch jetzt weniger gerade von Nationalismus sprechen wollen. So, demgegenüber wären zwei Punkte stark zu machen, oder die wir in dieser Broschüre, die man unter www.umsganze.de auch bestellen kann, stark gemacht haben, nämlich eben diese materiellen Grundlagen. Die eine sehen wir in sowas wie einer kapitalistischen Konkurrenz begründet. Das ist tatsächlich unter Ausschließung jetzt von allen möglichen anderen Herrschaftsverhältnissen, haben wir das sehr stark gemacht in dieser Broschüre, teilweise auch ein bisschen zu stark vereinfacht, wie ich finde, aber das eine wäre sozusagen sowas wie eine Konkurrenzsituation im Kapitalismus, in der sich die Einzelnen dieser Gesellschaft je befinden und sozusagen den irrationalen, irrsinnigen Fairnessen dieser Kapitalvergesellschaftung eben irgendwie ausgesetzt sind und sich darauf ihren Reim machen. Das ist schon der zweite Punkt. Der erste Punkt wäre, es gibt auch sowas wie eine Konkurrenz innerhalb, also oder eine globale Konkurrenz. Das wäre sozusagen sowas wie ein objektiver Vorteil von bestimmten Staaten, von denen die Einzelnen dann profitieren. Das zweite wäre eben diese Durchsetzung von genau diesem Vorteil, der sich dort materialisiert, sozusagen das Durchschlagen aufs individuelle Bewusstsein, dass die Einzelnen sich einfach in ihren Reim darauf machen. Aber ich führe das jetzt nochmal kurz aus. Broschüre haben wir diesen ersten Punkt genannt, also diese Staatenkonkurrenz auf dem Weltmarkt, in denen alle einer Gesellschaft vermittelt über ihre Passzugehörigkeit, so könnte man das am ehesten vielleicht mal sagen, eingebunden sind in sowas wie eine objektive Schicksalsgemeinschaft. Damit ist gemeint, dass sich eben Leute eben nicht aus Bösartigkeit für ein nationales Selbstverständnis entscheiden, dass das eben nicht der Regelfall ist, sondern dass es eben viel unaufgeregter ist, dass sie einer bestimmten Handlungsrationalität folgen und man das eben nicht unterschätzen sollte. Das ist eben, genau, also ausgegangen, also einer der zentralen Zugriffe, die wir gewählt haben, war der Konkurrenz im Kapitalismus, wie gesagt. Ausgegangen sind wir dabei von dem Gedanken, dass Kapitalismus zunächst und immer globaler Kapitalismus ist, globaler Wettbewerb, und dass auf diesem Weltmarkt die zentralen Staatsakteure, oder die Akteure eben die bestehenden Nationalstaaten samt ihrer verbandelten Firmen oder Unternehmen, wie auch immer, ökonomischen Subjekte sind. Sehr holzschnittartig könnte man eben das so formulieren, inwiefern Firmen auf dem Weltmarkt bestehen können, hängt zentral davon ab, inwiefern die jeweiligen Staaten, denen sie zugerechnet werden, als quasi ideelle Gesamtkapitalisten, so hat Engels das mal genannt, dafür Sorge tragen können, eine optimale Kapitalverwertung in den jeweiligen Ländern durchzusetzen. Das heißt also ganz einfach, also je erfolgreicher bestimmte Firmen auf dem Weltmarkt sich behaupten können, Weltmarkt meint jetzt auch, also kann irgendwie irgendein deutsches Unternehmen in Bayern Schrauben verkaufen nach Frankreich oder halt innerhalb von Deutschland, sind die Löhne niedrig genug, im Gegensatz zum Beispiel zu den griechischen oder so, können sie sozusagen gut produzieren, haben ausreichend Wachstumsraten, sodass auch der Staat als solcher, als eigene halbautonome Entität irgendwie davon, also prosperiert, Sozialleistungen ausschütten kann, Transferleistungen ausschütten kann, Kindertagesstätten unterhalten kann. Das heißt, das Wohlergehen des Staates ist maßgeblich darauf zurückverwiesen, ob sozusagen das nationale Kapital, das ihm unterstellt ist, prosperiert und sich auf dem Weltmarkt behaupten kann. Und der Staat hilft, oder das jeweilige nationale der jeweilige Staat hilft, versucht das natürlich auch politisch durchzusetzen, indem er eben Steuern erhöht oder kürzt oder ein bestimmtes Lohnniveau durchsetzt, für Befriedung sorgt, Staatsapparate bereitstellt, wie Verwaltung, Schulen, dass er für ein ausreichendes Bildungsniveau sorgt. So, und je nachdem, wie ihm das gelingt, spricht man halt von einem erfolgreichen oder weniger erfolgreichen Staat. Und traditionell oder geschichtlich gesehen haben die Staaten des Nordens und des Westens das eben besser hingekriegt als irgendwelche Trikonstaaten. Das wäre sozusagen auch der Einsatz der postkolonialen Kritik, genau dieses Gefälle zu markieren. Das wäre auch sozusagen ein Argument gegen so einen einfachen Antiimperialismus, denn ganz schlicht gesagt sind die Staaten, die es bislang nicht geschafft haben, eher so die Loser und wären aber gerne natürlich auch ganz oben mit dabei, wenn sie denn nur könnten. Also Stichwort Iran oder so, wo ja so durchgeknallte Linke durchaus den irgendwie unterstellen, dass das oder dann palästinensische Gruppen, die irgendwie also die besseren Staaten wären, wenn sie denn nur erfolgreich sein könnten und der böse Teufel der USA nicht da wäre. Das ist natürlich alles Unsinn. Die Frage aber, die da jetzt dran anschließt, ist, was heißt das denn für die Mitglieder der einzelnen Staaten, die sozusagen innerhalb einer Staatenkonkurrenz sich bewegen? Das meinen wir eben mit objektiver Schicksalsgemeinschaft. Das Wohlergehen der Einzelnen in einem jeweiligen Staat, etwa in Deutschland, der von sozusagen Renten, Gewaltfreiheit auf den Straßen oder weitgehender oder wie auch immer funktionierenden Gerichten profitiert, hängt eben maßgeblich mit dem Erfolg des eigenen Staates auf dem Weltmarkt zusammen. Und sich mit ihm daher zu identifizieren, hat zumindest aus dieser Perspektive eine Rationalität, auch wenn es noch lange nicht vernünftig ist. Das war jetzt auch ein Linker wie Oscar Lafontaine, der natürlich sich für Existenzgeld, für ein breites Existenzgeld in Deutschland nur aussprechen kann, weil er gleichzeitig Auffanglager in Nordafrika und eine Festung Europa fordert, weil er genau weiß, dass ein bestimmtes nationales Kapital halt nur dann ordnungsgemäß den jeweiligen Staatsbürgern zugeführt werden kann, wenn die große andere Hälfte der Welt halt draußen bleibt. Das nur aber als Beispiel. Ich überspringe ein bisschen. Das zweite ist, dass ich sowas wie, also dieses, dass es natürlich nicht nur eine Weltmarktkonkurrenz gibt, sondern auch eine, sondern auch natürlich ein Konkurrenzsystem, ein kapitalistisches Konkurrenzsystem auf dem Staatsmarkt, von dem wir alle Teil sind, also Schule, Universität, Arbeit oder so, den jeder Einzelne als ökonomisches Subjekt irgendwie erstmal ausgeliefert ist und wo die Sozialpsychologie insofern ins Spiel kommt, als dass sich eben dieser Konkurrenzdruck, auch die Notwendigkeit, sich auf diesem Markt zu behaupten, sich durchsetzt im Bewusstsein der je Einzelnen, weil der Staat als das erscheint, der seine Sicherheit vor den vor der totalen Angstbeißerei und der totalen Konkurrenz bietet, als wenn der Staat sozusagen nicht da wäre. Also das heißt, die Unterwerfung des Einzelnen, die er oder sie zwangsläufig vollzieht, wird im Nationalismus oder in so einem nationalen Selbstverständnis als Selbstsubjekterfahrung der sonst Unmächtigen ihnen zurückgespiegelt. Man affirmiert den Staat, weil man ahnt, dass die Konkurrenz eben sonst in die reine Angstbeißerei und in das vollkommen ungeregelte Recht des Stärkeren irgendwie abgleiten würde. Das heißt, man findet die Polizei nicht deswegen gut, weil sie einem irgendwie weil sie einen nervt, sondern weil sie den Verkehr regelt und kommt, wenn halt irgendwie man überfallen wird. Und das ist eben besser als nichts und weil sich sozusagen im bürgerlichen Bewusstsein auch nichts Besseres irgendwie unbedingt denken lässt, als irgendwie so ein total anarchischer Zustand. Das ist sozusagen die liberale Staatstheorie, das liberale Bewusstsein, das das immer suggeriert. Wenn der Staat nicht da wäre, dann wird es noch schlimmer, als es jetzt ist. Das heißt, es geht da ganz viel um Angst. Und natürlich um sowas wie Anerkennung. Da hätte ich noch ein Zitat, das würde ich gerne zum Abschluss vorlesen. Erst die Identifikation mit der souveränen Macht des Gewaltmonopolisten verspricht, die dauernde Erfahrung individueller Ohnmacht zu überwinden, von der im Kapitalismus nicht einmal Privilegierte und Glückspilze zuverlässig verschont bleiben. Sie verspricht Teilhabe an dessen Machtvollkommenheit jenseits der ausweglosen Zwänge täglicher Verwertung. Angesichts der strukturellen Vergesellschaftungskonflikte des Kapitalismus äußert sich in der Ideologie nationaler Identität ein Anspruch auf Anerkennung und Teilhabe. Der Staat soll konkret gewährleisten, was er als politisches Subjekt der kapitalistischen Reproduktionsordnung nur formell garantieren kann, aber jederzeit machtvoll und unausweichlich gegen das Individuum durchsetzt. Er soll reale Gleichheit garantieren, wo er seiner Funktion gemäß nur formelle Rechtsgleichheit durchsetzen kann. Er soll die tatsächliche materielle Anerkennung der Person garantieren und nicht nur die formelle Anerkennung der Rechtspersönlichkeit, die in der Konkurrenz immer wieder durchgestrichen wird. Er soll wirklichen Schutz garantieren vor den Fairnessen der unerbittlichen ökonomischen Konkurrenz, die er als ideeller Gesamtkapitalist doch selbst aufrechterhält. Der Staat wird als Gewährleistungsinstanz nationaler Ansprüche angerufen, weil seine Macht tatsächlich souverän erscheint. Die nationalistische Forderung exklusiver Fürsorge, also Existenzgeld für die Deutschen, aber nicht für die Araber, setzt damit auf eine hoheitliche, das heißt außerökonomische Garantie privilegierter Anspruch. In den Konjunkturen der Konkurrenz erscheint sie als einzig verlässlicher Schutz. Und das ist eben nicht nur eingebildet, sondern das ist tatsächlich so. Das heißt, wenn ich im Jemen entführt werde, wird mich die deutsche Botschaft mit meinem deutschen Pass da schon raushauen. Das ist aus der Staatsbroschüre, die ihr unter www.umsganze.de bestellen könnt. Genau. Und das ist eben ganz wichtig, damit es nicht so als wie so eine Staatsableitung oder so erscheint. Also so wie so ein, das ist klar, man hat da den Staat, dann gibt es die Konkurrenz und dann verhalten sich die Individuen entsprechend danach. Das tun sie natürlich, ohne dass sie sich dazu irgendwie äußern müssen, indem sie einfach hier leben. Und dieses Moment, dass man eben auf die Straße geht und sich schwarz-rot-gold aufs Gesicht malt, ist dann, oder mit einer Fahne durch die Gegend läuft, ist dann aber eben Ausdruck dieses und damit Ausdruck dieses nationalen Selbstverständnisses, das wie automatisch tatsächlich dann irgendwie ja zu folgen scheint. Also die meisten denken eben nicht lange drüber nach. Und wenn man mit einer Serbienfahne durch die Gegend läuft, wird man irgendwie komisch angeguckt. Oder mit einer Englandfahne oder mit einer Spanienfahne. Und das leitet dann natürlich also wie das bei Ideologien eben so ist, sie verselbstständigen sich mitunter, sie gleiten ab, sie sind nicht mehr zurückgebunden an das, was sie tatsächlich objektiv oder was ich eben meinte mit so einem etwas fragwürdigen Begriff, das ist irgendwie noch so rational nachvollziehbar, auch wenn es nicht vernünftig ist. sondern es gleitet natürlich, es kann stets in den Exzess abgleiten oder eben auch in so ein magisches Denken, also wie ein Bekannter, der meinte, als er sein Deutschland-Trikot, das er seit 10 Jahren zu jeder WM und zu jeder EM immer anhat, bei jedem Spiel, dass er das, als er das im Auto vergessen hat, dann meinte, er muss jetzt unbedingt zurückgehen, weil sonst verlieren die. Und das ist so, das mag witzig sein, aber das ist halt, das ist natürlich wahnsinnig sprechend, ja, und dieses Schwarz-Rot-Gold sich ins Gesicht malen, also why? Das Zusammengehörigkeitsgefühl ist genau eben dieser Ausdruck dieser ansonstigen Ohnmachtserfahrung, dass man mit Leuten sich verbrüdert, oder verschwistert, mit dem man sonst nichts zu tun haben wollte, aus gutem Grund, mitunter. Und so, das heißt, das ist eben nicht, also Nationalismus, um es nochmal kurz zu sagen, ist eben nicht nur irgendeine Einbildung, irgendwie ein falsches Bewusstsein, dass man, von dem man sich eben so leichtfertig abgrenzen kann und das eben nicht nur der nationale Exzess ist, sondern eben ein alltägliches Verhältnis, in dem sich alle mehr oder weniger befinden. Gleichwohl gibt es natürlich dieses freiwillige Moment daran, eben die Deutschlandfahne in die Hand zu nehmen. Das verdient natürlich auch Kritik, also aus unserer Sicht jedenfalls. Das wäre es erstmal dazu. So, jetzt kommen wir zum dritten Teil der Veranstaltung Allein schon Deutschland. Lena wird uns was erzählen über die Männerfußball-WM, vor allen Dingen in Deutschland, und die Normalisierung des deutschen Nationalismus dadurch. Lena ist in der T-Stube aktiv und hat die Allein schon Reihe mitorganisiert. Und ja, das hören wir uns jetzt an. Ich beschäftige mich gerade im Zusammenhang mit meiner Bachelorarbeit mit dem Thema Nationalismus, Normalisierung des Nationalismus in Deutschland, und unter anderem kommt man da um die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 definitiv nicht vorbei. Und in diesem Zusammenhang würde ich jetzt gerne ein paar Punkte dazu sagen. Und zwar der Ausgangspunkt ist, dass ich sozusagen von der These ausgehe, dass die Fußball-WM der Männer 2006 ein Kulminationspunkt in der Reartikulation der nationalen Identität in Deutschland darstellt, um das immer wieder gebrauchte Wort Ventil aufzugreifen. Ja, es war ein Ventil, und zwar für den deutschen Nationalismus im Sommer 2006. Und allgemein ist im Fußball die Verwendung von nationalen Symboliken, zumindest in Bezug auf Länderspiele, auch im Vorfeld dieser WM schon verhältnismäßig normal gewesen. Allerdings hat die Verwendung dieser Symboliken bei weitem nicht so sehr den Weg in den Alltag gefunden, wie es das in diesem Sommer dann definitiv getan hat. Also auch diesen Sommer sind Nationalfahnen und Nationalfarben ja doch wieder allgegenwärtig. Man kann dem eigentlich gar nicht entgehen. Der Sommer 2006 wurde von vielen Menschen auch als Moment wahrgenommen, endlich wieder normal sein zu können, also seinen Patriotismus zeigen zu können und auch die Vergangenheit endlich hinter sich zu lassen, eben diesen Punkt, diesen dunklen Punkt in der Geschichte Deutschlands sozusagen zu verdrängen und die Schublade zumachen zu können, einen Schlussstrich zu ziehen und sozusagen die Zeit jetzt als reif anzuerkennen und zu sagen, ja, wir können jetzt diesen Schlussstrich ziehen. Und da waren sich Politikerinnen, Fans und Medien in der Meinung relativ einig. Die Punkte Gastfreundschaft, Friedlichkeit, Freundlichkeit und nicht zuletzt auch die immer wieder betonte Unverkrampftheit wurden als Tugenden dieses Spektakels besonders hochgehalten. Des Weiteren wurde zwischen, wie wir auch schon gehört haben, zwischen einem guten Partypatriotismus, der friedlich daherkommt, und einem bösen Nationalismus in seiner aggressiven Form unterschieden. Und gerade Vertreterinnen dieses Patriotismus haben diesen als etwas sehr Normales und Natürliches angesehen und tun es wahrscheinlich auch immer noch. Und die Freude über die WM in Deutschland ging eben auch mit dem Beginn einer Normalität oder der Wahrnehmung einer Normalität einher. So wurde oder wird in dieser Denkweise nationale Identität als normal angesehen. Und dem, was wir ja auch schon gehört haben, halte ich, genau wie meine Vorrednerin, entgegen, dass nationale Identität eine Konstruktion ist, die immer auf der Unterscheidung von fremd und heimisch oder inländisch, ausländisch, wie auch immer man es nennen möchte, basiert, also eine Wir- und eine Sie-Gruppe konstruiert, die immer Menschen ausschließt. In jeglicher Form Menschen, die Kritik an diesen Punkten geäußert haben, vor allem öffentlich, wurden als Miesmacherinnen und Spaßverderberinnen bezeichnet, die sich in den Augen dieser Partypatriotistinnen eben selbst aus dem feiernden Kollektiv ausgeschlossen haben. Ein Hauptargument, das immer wieder angebracht wurde, es ist doch nur Fußball, möchte ich jetzt ein bisschen widerlegen. Gerade in diesen Veranstaltungen des Public Viewing finden sich Momente, hat eigentlich Ähnlichkeit mit einem Popkonzert. Wunderbar ist da dann auch die Verbindung jetzt gerade vor kurzem der Eurovision Song Contest, wo dann eine Person zur nationalen Identifikationsfigur auserkoren wurde. Es geht eigentlich um den Partyfaktor, der mindestens genauso wichtig ist wie das Fußballspiel selbst. Es bietet ein Gemeinschaftserlebnis, bei dem Freunde und auch Familie teilhaben können. Aber dem entgegenzuhalten ist eben auch, wo lautstark Deutschland und im Laufe des späteren Abends wahrscheinlich nur noch Schland gegrölt wird und gerade in den Bahnen und Bussen immer wieder gerne auch verwendet, das Steh auf, wenn du ein Deutscher bist, ebenso gegrölt wird, geht es eben nicht nur um Fußball. In diesem Moment treffen das kollektive Wir-Gefühl aus dem Sport, also aus der Sportebene, also in der Form von Anhängerschaft und Fan-Zugehörigkeit und Vereinszugehörigkeit, eben mit dem kollektiven Wir-Gefühl, das über die Definition zur Nation konstruiert wird, zusammen und bilden eine in meinen Augen relativ explosive Mischung, die den Fußball dann eben auch nicht einfach nur unpolitisch dastehen lässt. In den Bildern von Masseneuphorie und nationalem Taumel, diesem schwarz-rot-goldenen Fahnenmeer und ja auch hier dem kollektiven Grölen der Nationalhymne, sehe ich persönlich sogar einen sehr politischen Charakter. Und das Miesmacher-Argument Nummer eins, das hier aufkommt, ist, dass meiner Meinung nach solche Bilder eigentlich Erinnerungen wachrufen sollten, die so negativ konnotiert sind, dass sie zumindest zu einer kritischen Reflexion dieser Situation beitragen und führen sollten. Aber natürlich kann man oder möchte ich auch nicht allen Menschen, die auf diesen Fanfesten rumlaufen, konkret ganz massiven Nationalismus unterstellen. Es gibt einen Unterschied, ich musste mir das auch immer wieder anhören, diese Vergleiche mit Nazis und tralala. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Masse auf einem Platz, die ihrem Führer zujubelt und einer Masse, die ihrer Nationalmannschaft zujubelt, natürlich. Aber was beide gemeinsam haben, ist eben, dass hier über die Zugehörigkeit zur Nation ein Gemeinschaftsgefühl konstruiert wird. Und das lässt sich meiner Meinung nach durchaus kritisch hinterfragen. Ausdruck für dieses Gemeinschaftsgefühl ist, wie schon gesagt, sowohl diese schwarz-rot-goldenen Accessoires und jegliche Darstellungsform und gleichzeitig aber eben auch das Singen beispielsweise der Nationalhymne. Und gerade hierzu gibt es ein sehr schönes Beispiel, dass die Weltoffenheit und Freundlichkeit der deutschen Gastgeber zur WM dann sehr deutlich werden lässt. Und zwar hat die GEW, also die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, im Juni 2006 eine Broschüre rausgebracht mit dem Titel Argumente gegen das Deutschlandlied. Unter demselben Titel ist 1991 ein Buch von Benjamin Ortmeier erschienen, der sich eben kritisch mit der deutschen Nationalhymne auseinandergesetzt hat. Mir wurde eben nahegelegt, dass es am 13. Juli eine Veranstaltung gibt, auch zum Thema deutscher Nationalismus, Vergangenheit, Gegenwart und Kritik, wo eben dieser Dr. Benjamin Ortmeier einen Vortrag halten wird. Um 20 Uhr am 13. Juli im Café Knallhart. Das könnte, glaube ich, ganz interessant werden. Zu dieser Broschüre in der Presseinformation damals der GEW hat diese sich deutlich gegen diese nationalistische Stimmungsmache schon im Vorfeld der WM ausgesprochen. Vor allem im Anbetracht der Geschichte in Deutschland besonders kritisch mit solchen Symbolen umzugehen. Inhaltlich ging die Kritik, wie gesagt, besonders auf das Deutschlandlied zurück und es wurde Bezug genommen darauf, dass auch wenn die erste Strophe inzwischen verboten ist und die dritte gesungen wird, diese mit derselben Melodie neben dem Horst-Wessel-Lied im Nationalsozialismus eben die deutsche Nationalhymne darstellte und dass man sich bis heute fragen sollte, wie sich wohl die überlebenden Opfer des Nationalsozialismus fühlen, auch heute noch, wenn Massen von Menschen unter der schwarz-rot-goldenen Fahne mit dieser Melodie eben ihre Nationalhymne anstimmen. Außerdem wird immer wieder auf die angeblich demokratische Tradition des Liedes hingewiesen, wobei in dieser Broschüre eben dargestellt wird, dass Hoffmann von Fallersleben, der Autor des Deutschlandliedes, offen militaristisch und auch antisemitisch gewesen ist, dementsprechend von der demokratischen Tradition hier nicht so wirklich die Rede sein kann. Kurz nach Veröffentlichung dieser Broschüre gab es relativ große Empörung, vor allem unter Politikerinnen wurde viel diskutiert und nach 8 Tagen wurde dann von der hessischen Kulturministerin Karin Wolf damals das Verbot ausgesprochen, diese Broschüren zumindest an Schulen weiterhin zu verteilen, woraufhin sich die damals stellvertretende Bundesvorsitzende der GEW, Marianne Demmer, noch am selben Tag von der Broschüre distanzierte, mit der Argumentation, man hätte ja nur einen kritischen Aspekt anbringen wollen, den Menschen aber auf keinen Fall die WM vermiesen. Die kritischen Stimmen, die damals also aufkamen, wurden relativ schnell politisch und auch medial mundtot gemacht. Schließlich war die Welt ja zu Gast bei Freunden und unter diesem immer wieder so schön zitierten Slogan habe ich ein paar Beispiele zusammengesammelt, die das widerlegen oder die diese Gastfreundschaft aus einem anderen Licht zumindest darstellen sollen. Da ist zum Beispiel ein Eintrag von Spiegel Online vom 7.6.2006. Der Titel lautet Reisewarnung für dunkelhäutige Menschen zur WM. Zitat: In einer gemeinsamen Aktion haben der Afrikarat, der rund 25 afrikanische Vereine in Berlin und Brandenburg vertritt, und die Internationale Liga für Menschenrechte mit Sitz in Berlin ein 3-seitiges Handout verfasst, das vor allem Ostdeutschland und bestimmte Teile Ostberlins als No-Go-Areas besonders für dunkelhäutige Menschen markiert. Des Weiteren wurde zu Beginn des Jahres 2006 laut dem Hamburger Abendblatt von der Hamburger Handelskammer und dem Einzelhandelsverband Hamburg ein generelles Battle-Verbot für die Hamburger Innenstadt gefordert. Zunächst Probeweise für ein halbes Jahr. Als Vorschlag wurde dann der Zeitpunkt rund um die Fußball-WM genannt und auch durchdiskutiert. Zusätzlich wurde zur WM 2006 schon im Mai 2005 das sogenannte nationale Sicherheitskonzept verabschiedet von den Innenministern des Bundes und der Länder. Das Bundesministerium entschloss sich Ende März 2006 dazu, auf die Ausnahmeregelung in Artikel 2 Absatz 2 des Schengener Abkommens zurückzugreifen und somit die Kontrollen an den Binnengrenzen für die Zeit der WM innerhalb Europas wieder einzuführen. Günter Beckstein, damals Innenminister Bayerns, äußerte sich in der Frankfurter Rundschau dazu, dem Zitat: Wenn zum Beispiel in Begleitung der iranischen Nationalmannschaft Iraner ins Land kommen, dann werden wir bei der Einreise ganz genau hinschauen, dass keine Fanatiker dabei sind. Auch Kameraüberwachung in Stadien, die schon vorher normal gewesen ist, wurde jetzt erweitert auf öffentliche Plätze, Fanmeilen und die Public Viewing Areas. Im Rahmen dieser verschärften Sicherheitsmaßnahmen im Nachhinein stellte sich heraus, dass diese Überwachungen zum größten Teil gesetzeswidrig waren, weil sie eben massive Eingriffe in die Privatsphäre darstellten. Ja, die tatsächliche Gastfreundschaft hatte spätestens mit dem WM-Aus von Deutschland gegen Italien ein Ende. Und haufenweise Übergriffe wurden zu dieser Zeit nach dem Spiel gemeldet. Es würde zu lange dauern, sie alle aufzulisten. Ich habe 1-2 Beispiele rausgesucht. So haben beispielsweise eine, Bande von Nazi-Skins in Mönchengladbach feiernde Italiener angegriffen in der Nacht nach diesem Spiel gegen Italien. Unter anderem wurden Parolen gegrölt wie Spaghetti-Fresser, Pizza, geh nach Hause, bis hin zu hier regiert der nationale Widerstand. Die Polizei unterband zwar gewaltsame Übergriffe, wollte aber keine politisch motivierte Tat sehen und unternahm somit nichts gegen die Skandierenden. Augenzeugen berichteten allerdings, dass sich im Rahmen dieser Aktion zahlreiche von verhältnismäßig normalen Fußballfans mit diesen Parolen mit einstimmten, ohne in irgendeiner Form einzugreifen. Ähnliches geschah in Magdeburg, Quedlinburg, Amberg, in großen Teilen oder mehreren Regionen von Franken und Bayern und auch in vielen anderen Orten Deutschlands kam es zu Übergriffen auf italienische Restaurants und auch Italiener, Italienerinnen. Diese Freundlichkeit und Weltoffenheit des deutschen Patriotismus wurde auch von der Bild-Zeitung nach dem WM aus nochmal massiv auf den Punkt gebracht. So lautete die Titelzeile einen Tag nach dem Spiel gegen Italien: Trocknet eure Tränen, wir stehen wieder auf, und bot zusätzlich 50 Gründe, warum wir doch die Besten sind, an. Um die unglaubliche Überzeugungskraft dieser Gründe darzustellen, habe ich ein paar Beispiele rausgesucht. Ich wollte jetzt nicht alle 50 Stück runterrattern, aber unter anderem können wir lernen, dass wir doch die Besten sind, weil wir wie Männer spielen und nicht wie Waschweiber, die bei jeder Berührung schreiend umfallen wie die Italiener. Oder auch, wir immer besser sein werden als die Holländer. Oder unsere Fans die frechsten Gesänge haben, wie beispielsweise, ihr seid nur ein Pizzalieferant. Und weil wir nicht nur 23 Spieler haben, sondern 80 Millionen, die zusammenhalten. Am Tag darauf tröstete die Bild weiterhin mit der Schlagzeile, ihr seid doch alle Sieger, wir sind schwarz-rot stolz und lassen die Fahnen dran. Also weder die rassistischen Sprüche der Bild noch die Fortführung dieses Denkens in Form von Angriffen wie den eben erwähnten auf italienische Restaurants etc. haben all diesen fröhlichen Nationalistinnen dazu in irgendeiner Form dazu veranlasst, dass sie nicht weiter von einem weltoffenen Patriotismus sprechen würden, auch heute noch während der WM. Zusätzlich kommt dieses Jahr das große Gerede der Völkerverständigung, der Multikulti-Gesellschaft in Bezug auf unser Vorbild der so bunt gemischten aktuellen Nationalmannschaft Deutschlands hinzu und die dadurch angeblich gewachsene Integrationspotenzial. Alles Argumente, die die WM in einem möglichst positiven Licht erscheinen lassen sollen. So war die Bundeskanzlerin ja jetzt beim letzten Spiel auch in Südafrika vor Ort und hat danach die Nationalmannschaft nochmal als Zeichen einer gelungenen Integration betitelt. Zusätzlich überschlagen sich die WM-Übertragungssender wie ZDF und RTL halt gegenseitig mit Reportagen zum Thema Integration durch die Multikulti-Nationalmannschaft und betonen immer wieder, dass es heute ganz egal sei, ob Spieler einen Migrationshintergrund haben oder nicht, um in der deutschen Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Es ist sozusagen ganz normal. Und um das auch immer wieder in den Vordergrund zu rücken, lassen sie eben jene Spieler dieser Nationalmannschaft, die einen Migrationshintergrund haben oder angeblich haben, vor den Kameras auch immer wieder beteuern in Interviews, wie wohl sie sich in Deutschland fühlen, wie integriert sie sind und wie unglaublich stolz sie darauf sind, dass sie für Deutschland spielen dürfen. Was dabei offensichtlich niemanden so tatsächlich stört oder was niemandem aufzufallen scheint, ist, dass dabei eben immer wieder dieser Migrationshintergrund in den Vordergrund gerückt wird und immer wieder thematisiert wird und es scheinbar doch gar nicht ganz so egal ist, dass dieser Migrationshintergrund vorhanden ist. Vor allem, da noch viel weniger danach gefragt wird, ob er denn tatsächlich vorhanden ist und ob diese Menschen nicht einfach in Deutschland geboren wurden, hier aufgewachsen sind und insofern es vielleicht selbst als gar nicht so abwegig ansehen, in der deutschen Nationalmannschaft zu spielen. Auch dafür nochmal ein kurzes Beispiel. Sehr schön im Vorfeld der Debatte, im Vorfeld der WM 2010 jetzt eine Debatte, nachdem unser aller Nationalheld Michael Ballack von Kevin Prince Boateng so böse gefoult wurde, dass er bei der WM nicht mehr mitspielen konnte, explodierten in unzähligen Fanforen die Forderungen danach, Boateng die deutsche Staatsbürgerschaft abzuerkennen. Unter anderem wurden bei Facebook wenige Tage später Gruppen eingerichtet, die betitelt waren wie Fahr zur Hölle, Kevin Prince Boateng oder Kevin Prince Boateng gibt deinen deutschen Pass ab, die bis heute über 10.000 Mitglieder vorweisen können. Und auch ein User hat es ganz genau genommen, hat seinen Benutzernamen in Entzieht Kevin Prince Boateng die deutsche Staatsbürgerschaft geändert. Aus all diesen Beispielen lässt sich meiner Meinung nach schlussfolgern, dass die WM halt unter anderem den Fanmassen auch einen deutlichen Rahmen bietet, ihren Nationalismus offen zu artikulieren. Der Nationalismus ist hier, wie wir auch schon gehört haben, modernisiert und in gewisser Weise normalisiert. Die kulturindustriell organisierten Massenspektakel geben immer wieder das Gefühl großer Gemeinschaftserlebnisse und dienen der Identifikation mit der Nation immer wieder aufs Neue. Ja, das altrömische Prinzip Brot und Spiele funktioniert hier halt nach wie vor. Zusätzlich liegt in der Unterscheidung von diesem bösen Nationalismus und dem guten Patriotismus meines Erachtens nach ein Versuch, sich von dem aggressiven Nationalismus des NS zu distanzieren und gleichzeitig ein nationalistisches Bekenntnis zur deutschen Nation zu ermöglichen. Die Differenzierung täuscht hier weiten Teilen über die Irrationalität des Anhängens an eine Nation allgemein hinweg. Und also irrational insofern, als dass die nationale Gemeinschaft, was wir jetzt auch schon des Öfteren gehört haben, eine Konstruktion von einem fiktiven Wir bedeutet, die immer auch die Schaffung des Anderen mit einschließt und die Fremden sozusagen als ein diffuses Kollektiv erscheinen lässt. Gemeinschaftsbildung insofern also immer auch einen ausgrenzenden Mechanismus hat und dieser eben nicht immer, aber vor allem auf der Ebene des Nationalen auch ein rassistischer ist. Abschließen würde ich gerne mit einem Zitat, auch wenn es vor allem den Soziologen und Soziologinnen unter euch wahrscheinlich klischeehaft vorkommt, von Theodor W. Adorno, der sich schon vor über 30 Jahren meiner Meinung nach sehr passend zu diesem Thema geäußert hat. Und zwar, Zitat, wird eine Fußball-Weltmeisterschaft vom Radio übertragen, deren jeweiligen Stand die gesamte Bevölkerung durch die dünnen Wände der Neubauten hindurch zur Kenntnis zu nehmen gezwungen ist, so mögen selbst spektakulär verschlammte Gammler und wohlsituierte Bürger in ihren Sakkos einträchtig im Kofferradius auf dem Bürgersteig sich scharen. Für 2 Stunden schweißt der Anlass die gesteuerte und kommerzialisierte Solidarität der Fußballinteressenten zur Volksgemeinschaft zusammen. Der kaum verdeckte Nationalismus solcher scheinbar unpolitischen Anlässe von Integration verstärkt den Verdacht ihres destruktiven Wesens. Ja, ihr seid immer noch bei 93,0 im FSK, also bei FSK beim freien Senderkombinat auf 93,0 und ihr hört immer noch die Radiosendung, in dem der Vortrag allein schon Deutschland abgespielt wird, beziehungsweise Teile davon. Ja, wir sind jetzt fast am Ende gelangt. Also jetzt kommen ein paar interessante Aspekte der der Diskussion. Es gab eine kleine Abschlussdiskussion und wir haben ein paar interessante Aspekte rausgeschnitten, ohne Fragen, die vom Publikum gestellt wurden. Ja, und da hören wir jetzt mal rein. Der Stellenwert dieser Ausführung war tatsächlich unter so einer genuinen kapitalismustheoretischen oder kapitalismuskritischen wie zu einen Zugang zu legen zu diesem Problem. Ich würde überhaupt nicht abstreiten, dass es genau das gibt. Und Sarah hat mit diesem Begriffspaar Ethnos versus Demos sozusagen schon so einen Hinweis auch gelegt. Da würde ich auch überhaupt nicht widersprechen. Du zielst ja, so verstehe ich das jetzt, auch noch auf ein weiteres Moment, nämlich überhaupt auf das Moment von Geschichte und sagen Nationalismen oder auch Befreiungsnationalismen vielleicht, die sich einfach in der Geschichte gebildet haben, die eben in diesem Modell so einfach nicht aufgehen. Das wiederum verweist darauf, dass sowas wie nationalistische oder nationale Ideologie tatsächlich nicht zurückführbar ist oder ableitbar ist aus sowas wie ideell durchschnittlichen marxistischen Kategorien oder so wie ich das jetzt im Grunde gemacht habe, sondern dass Ideologien eine Eigenlogik haben, eine eigene materielle Praxis, die sich eben in der Tat verselbstständigen und ganz andere Irrationalitäten teilweise innerhalb von sich konsistent oder auch nicht so konsistent oder so hervorbringen. Also da hätte ich überhaupt gar keinen Widerspruch. Und das ist eben, also meinetwegen baskischer, völkischer Befreiungsnationalismus, so würde ich das durchaus schon nennen, versus einen eher republikanisch orientierten US-amerikanischen, das zeitigt ganz unterschiedliche Phänomene. Und ja, und trotzdem ist auch das jeweils, hat das jetzt nichts mit dem zu tun, was ich versucht habe auszuführen. Also ich würde in der Tat sagen, natürlich geht es immer irgendwie auch um so einen Moment von Konkurrenz, das irgendwie vermittelt mit rassistischen, ethnisierenden Kategorien, vermittelt ist. Genau wie andere Herrschaftsverhältnisse eben auch. Das heißt, das Ganze ist auch nicht zu denken ohne eine Vermittlung, ohne sich Gedanken zum Beispiel darüber zu machen, was hat Staat- und Nationenbegriff mit Geschlechterverhältnissen zu tun, nicht als ein Hinzutretendes, sondern inwiefern Geschlechterverhältnisse tatsächlich mit diesen Kategorien vermittelt sind, also sprich, inwiefern sich bestimmte Reproduktionsanforderungen mit Geschlechterverhältnissen vermitteln, inwiefern sich Geschlechterverhältnisse um sowas wie Staat, Staatlichkeit, Nation herum arrondieren, gruppieren, irgendwie so. Das ist jetzt sehr metaphorisch, aber das heißt, es gibt schon so eine Verschränkung, die auch nicht, die ich jetzt persönlich, da gibt es durchaus unterschiedliche Positionen, auch ums ganze Bündnis, die nicht eben reduzibel sind auf so Staatsableitung oder sowas. Jeder Deutsche hat nach 45 das Problem Auschwitz. Ja, also das heißt, alle anderen können nahtlos sich auf eine positive Geschichtskonstruktion beziehen, also in Vergessen der Kolonialgeschichte bei den Franzosen zum Beispiel, aber haben irgendwie ihre große Erfolgsgeschichte, das können die Deutschen halt irgendwie erstmal nicht. Ja, und damit haben sie ein Problem. Und da gibt es dann verschiedene Strategien, was ich meinte. Also es gibt sowas wie einen Versuch der Relativierung der Taten, die passiert sind. Dann gibt es Täter-Opfer-Umkehr, gern in Form von Israel-Kritik oder was auch immer, also um einen positiven Bezug zu ermöglichen. Oder es gibt eben die Strategie, die ja auch sehr erfolgreich ist. Wir sind hier Vergangenheitsbearbeiter, wie heißt das? Weltmeister der Vergangenheitsbewältigung. Erinnerungsweltmeister, wie auch immer. Und das ist ja tatsächlich eine sehr erfolgreiche Strategie der Bundesregierung, die uns Linke oder Linksradikale vor ein Problem stellt. Also das ist das, was Haag mit der geschichtspolitischen Karte meinte. Also das heißt, es war bis vor vielleicht 10 Jahren, konnte man immer die Karte ziehen und immer sagen, Auschwitz, Auschwitz, Auschwitz, so. Das zieht nur noch bedingt, also die Keule, ja. Das heißt, man muss sich überlegen, wie geht man dann damit um? Versucht man einen analytischen Zugang, also sagt, okay, der Antisemitismus kommt zwingend aus dem völkischen Nationalismus, versucht man es analytisch, versucht man die Karte eher zu schwächen und auf andere Punkte zu kommen, und genauso auch die Frage, wenn man sagt, also ich würde die These vertreten, dass sich auch das deutsche Selbstverständnis wandelt, also dass es immer noch völkischen Nationalismus gibt, aber trotzdem auch, also spätestens seit Rot-Grün mit dem neuen Zuwanderungsgesetz und so weiter, dass sich das Selbstbild der Deutschen ändert. Und das ist ganz interessant, was du gesagt hast mit diesem also immer auffälligen Betonen der Spieler mit Migrationshintergrund, was natürlich dadurch, dass es so oft betont wird, auffällig ist, ist genauso wie wenn immer gesagt wird, dass es ja jetzt ganz normal ist, dass wir endlich auch und so, also das, da merkt man, dass es überhaupt nicht normal ist. Aber ich glaube, es ist trotzdem ein Hinweis dafür, dass sich ein Selbstverständnis ändert. Ja, also ein Selbstverständnis der Deutschen. Und auch das ist ein Problem. So. Diese postfaschistische oder diese faschistische Vergangenheit oder nationalsozialistische Vergangenheit ist noch lange nicht erledigt. Genau in diesem manchmal eben auch obsessiven darauf beharren, dass es uns jetzt doch wieder total gut geht. Und gleichzeitig muss man eben nicht jedem Einzelnen, und das ist tatsächlich auch, manchmal gerät das tatsächlich so ein bisschen obskurantistisch, finde ich, wenn man jedem Einzelnen halt so eine Abwehr unterstellt. Das ich würde das jetzt nicht im Einzelnen unterscheiden wollen, aber es ist, man muss nicht sozusagen per se dieser Fanbegeisterung völkischen oder sozusagen so eine postfaschistische Abwehr unterstellen, sondern es ist in der Tat eben auch immer, es ist eben auch dieses Zusammenschweißen innerhalb dieser WM-Erfahrung als nationales Kollektiv, ist eben auch die Vorbereitung auf die nächste Konkurrenzschlacht. So, also Adorno, ne, Fun ist Stahlbart. Also, und das ist es genau. Und da kann man sich halt entscheiden, ob man das halt, um das auch nochmal irgendwie so ein bisschen praktischer zu wenden, es ist eben Teil, also auch genau dieser Nationalismus ist eben Teil eines umfassenden bürgerlichen Herrschaftsverhältnisses mit dieser deutschen Spezifik dann zusammen. Und das ist sozusagen immer noch die Manifestation der gesellschaftlichen Unfreiheit, ja. Also unter der die Leute halt leben werden in dieser Gesellschaft bis zum letzten Atemzug, wenn man so will. Und das schöne Leben sieht eben anders aus. Also wenn man diese irren, leeren Blicke dann sieht, na, also wenn so ein Spiel, ich hatte das neulich, nach so eine Stunde vorbei ist und dann immer noch so Leute an einem vorbeifahren und dann so vollkommen unmotiviert, wie aus so einer Hirnzuckung heraus, irgendwie mit ihrer Fahrradklingel klingeln. Und es ist so unglaublich öde und so unglaublich stumpf. ja, man, also da weiß ich gar nicht mehr, ob ich da noch mit Konkurrenz kommen wollen würde, ja, weil das denken die ja auch nicht die ganze Zeit. Die denken ja nicht, ja, jetzt geht's mir wieder besser, wenn ich morgen auf die Arbeit komme. Aber irgendwie so was damit zu tun hat es eben schon. Also so und ja. Ja, auch ein Punkt, den ich jetzt bewusst rausgelassen habe. Ich weiß nicht mehr, ob, also ich weiß nicht, inwiefern sich Leute daran erinnern, aber in dem Sommer 2006, direkt im Vorfeld der WM, wurde damals eine Werbekampagne geschaltet, die Du bist Deutschland-Kampagne, um diesen Konkurrenzpunkt vielleicht nochmal mit aufzugreifen, wo das ganz massiv und ganz bewusst sozusagen auch immer mitgeschwungen ist, dieses Weg von diesem kollektiven nationalen Wir zu dem nationalen Du. Du bist verantwortlich und du musst dich einsetzen dafür, dass es nicht nur dir, sondern auch Deutschland besser geht. Und das war sehr, sehr bezeichnend, dass das eben auch direkt im Vorfeld dieser WM auf fast allen Sendern auch gleichzeitig immer gelaufen ist. Also das war schon eine ziemlich groß medial angelegte Geschichte, die, wenn man sich das im Nachhinein betrachtet, eigentlich auch ganz schön eklig ist. Also ich beschäftige mich im Rahmen meiner Arbeit damit auch und es gibt halt so ein paar Spots, wo man sich wirklich fragt, warum ist das eigentlich nie jemandem aufgefallen, was da alles so, also wie viel da eigentlich drin steckt. Also es gibt zum Beispiel, gab es einen Fernsehspot, wo dann so eine Mischung da war aus diesem Migrationshintergrund auch oder diese Anerkennung von natürlich gehören Menschen mit Migrationshintergrund zu unserer Gesellschaft. In dem Fall war es Xavier Naidoo, der vor dem Holocaust-Denkmal in Berlin zusammen mit einem Mann im Rollstuhl und einem sich im Werbespot bekennenden Homosexuellen zusammen einen Werbespruch runtergerattert hat. Ich kriege ihn jetzt nicht hundertprozentig zusammen, aber es war im Großen und Ganzen, wie gesagt, vor dem Holocaust-Denkmal der Spruch, weil aus deiner Flagge viele werden und aus deiner Stimme ein ganzer Chor. Du hast nicht nur eine Hand, mit der du anpackst, sondern wir haben 80 Millionen Hände, bla bla bla bla bla und so weiter. Also es war halt, aber diese direkte Aufforderung und diese Steigerung von du und alle und du machst das und dann machen alle mit, war halt schon sehr bezeichnend, auch gerade in diesem Kontext des Konkurrenzdenkens der Nationen als Standpunkt und dann eben auch tatsächlich zu gucken, wer für diesen Werbespot verantwortlich war, nämlich hauptsächlich Wirtschaftsunternehmen, die dahinter standen und nicht die Politik oder sonstiges. Also. Aber das ist ein sehr schönes Beispiel, weil das ja sozusagen, also so Benjaminsch ja im Kleinen hast du dann so alles, ja, also alle diskursiven Momente, also mit der Entledigung der Vergangenheit durch das Mahnmal, mit der neuen Integration selbst der Behinderten und so weiter und der Schwulen auch noch und so weiter, zu einer großen Nation. Aber die, also ich meine, die sind ja nicht ungeschickt, ne? Wir hatten das mal in einer anderen Diskussion, wo die Frage gestellt, was unterscheidet denn eine Nation oder Nationalismus vom Kegelverein, also in der Bildung einer Wir-Gruppe. Und das ist, also ich glaube, was man rausarbeiten muss, ist Herrschaft, also als zentrales Kriterium, weil natürlich gibt es sowas wie Wir-Gruppen, also so auch zum Beispiel wir als politische Gruppe, weil wir ein Interesse haben oder so und damit grenzen wir uns vom uns ganze Bündnis ab oder so, weil wir besser argumentieren. Oder so, ja. Scherz. Das sehen wir ja gerade. genau. Aber das Kriterium ist ja Herrschaft. Und darüber haben wir es ja versucht aufzumachen. Also dass wenn eine Wir-Konstruktion eine Verschleierung, eine Errichtung, eine Stabilisierung, eine Legitimierung von Herrschaftsverhältnissen ist, dann ist es ein Problem. Und wenn man sich aber bewusst macht, dass erstmal jede Wir-Gruppe eine Konstruktion ist, dann kann man sich dann angucken, wie problematisch ist sie. Also, oder prinzipiell ist ja gegen Differenz nichts zu sagen. Also es wäre ja ein utopischer Zustand vorstellbar, wo so ein deutscher Hooligan so dann zu so einem Holländer kommt und sagt, och, wie geht's uns denn heute? Und das ist so, ja, also Differenz ist ja erstmal weder gut noch schlecht, sondern sie ist, ja, ich weiß nicht, ob es eine anthropologische Konstante ist, dass Menschen unterschiedlich sind oder so, aber das ist ja auch vollkommen zweitrangig, sondern die wahre oder die richtige Differenz wäre ja, dass man das ohne Angst sein kann, wie es halt ist. Aber das ist, glaube ich, mit bürgerlicher Gesellschaft und mit Herrschaft eben nicht zu haben. Deswegen muss man das auch abschaffen. Ich würde sagen, das sind halt zwei Tendenzen, die halt auch nicht einfach so schroff gegeneinander gestellt werden sollte. Ich glaube, in dieser Staatsbroschüre ist es teilweise so, dass das eben ein bisschen zu schroff aufgemacht wird. Da gibt es unter anderem, sage ich gleich, aber ich glaube, es sind eben zwei Tendenzen, die es halt in der Tat gibt. Und ich glaube schon, dass natürlich vor 1990, als es noch Blockkonfrontation und Kalten Krieg gab, halt tatsächlich auch die weltökonomische Situation, auch die weltökonomische Konkurrenzsituation eine global andere war. Und der Kampf um Verteilung, also auch mit so Aufstieg von Mächten wie China und mit anderen Trikonstaaten, einfach nochmal ein anderer ist. Und dass sich also die Kürzung im Sozialwesen oder im Gesundheitswesen, Agenda 2010, kommt ja nicht von ungefähr. Also das ist ja schon auch auf eine Liberalisierung von Weltökonomie ein Stück weit partiell zurückzuführen, die einfach vor 1990 so nicht der Fall war. Und dass sich da einfach auch andere Anforderungen ergeben von sowas wie einem staatlichen Gemeinwesen, die einzelnen ökonomischen Subjekte in diesem Staat, die Staatsbürger irgendwie auf Linie zu kriegen. Also das finde ich, und das schließt überhaupt nicht aus, dass es dieses andere Moment, so dieses postfaschistische Moment auch mit seiner ganz spezifischen Aggressivität nebenher eben auch noch gibt. Im Einzelnen wüsste ich das vielleicht gar nicht zu identifizieren, ja. Also das ist ja diese begriffslogische Herleitung oder so, die ich hier versucht habe, so ein bisschen zu machen, die das ist zwar eine objektive Gedankenform, aber das ist ja nicht, also mir tritt ja keiner gegenüber und sagt, ja, ich fühle mich so furchtbar der Konkurrenz ausgeliefert, deswegen agiere ich nationalistisch. Das ist natürlich erstmal eine begriffliche Konstruktion, das so zu bezeichnen, aber ich glaube, es gewinnt an Plausibilität, wenn man sich einfach diese bestimmte Diskurse, bestimmte Äußerungen anguckt. Also auch zum Beispiel in der Popmusik, ja. Also das ist das nur auf Verdrängung zu reduzieren, glaube ich, erklärt diese Dynamik auch nicht. Also nicht diese neue. Also es ist nur so abzuleiten, das ist eine Verdrängung aus der Reichskriegsflagge, ist jetzt schwarz-rot-gold geworden. Das ist aber das Gleiche. Das wurde jetzt so in der Spitzzeit nicht gesagt. Das verkennt, glaube ich, einfach eine kapitalistische Normalität, die schon selber die Katastrophe ist. So, und die halt auch die bestimmte Gedanken, also die bestimmte Mechanismen, bestimmte Praxen halt zeitigt. Und das geht immer so ein bisschen unter, wenn man halt nur von der deutschen Spezifik redet. Also ich will das überhaupt nicht abmildern, so, ja, aber das man muss auf den Schirm kriegen, diese Dynamiken des kapitalistischen Normalvollzugs, der eben katastrophisch ist für einen Großteil der Weltbevölkerung und auch für die Leute, die hier leben, ob sie unter Magersucht, Burnout oder was weiß ich nicht leiden, ja. Das gehört eben auch mit dazu und so funktioniert Nationalismus eben auch, also eben unterm Zwang der Konkurrenz. Ich würde gerne zuerst darauf antworten, dann sage auch, aber ich habe jetzt das Mikro. Ich würde da total zustimmen, ja. Ich glaube, dass das auch eine Dynamik ist, die mitunter eben auch dadurch zu erklären ist, also das, was Antonio Negri zum Beispiel in Empire beschreibt, von dem man halten kann, was man will, aber dass Forderungen der Linken und die Kämpfe, die Linke geführt haben, auch innerhalb einer geschichtspolitisch wachen Linken seit den 1970er Jahren oder seit 68, dass das, was man heute hat, also die Zwangsarbeiterentschädigung, so elendig sie ist, ist ja eine genuin linke gesellschaftskritische Forderung nach Wiedergutmachung. Auch das ein problematischer Begriff. Und das Typische, was Negri zum Beispiel beschreibt, ist ja, dass immer der Linken die ganzen Kämpfe, die Forderungen, die sie erheben, ihnen unter der Hand sozusagen der Herrschaft ihnen als etwas ganz anderes gegenübergestellt werden. Und so würde ich sagen, ist es halt mit dieser Geschichtspolitik auch. Also es ist ja eine Perversität, dass diese rot-grüne Bundesregierung mit einem heulenden Otto Schily, der sich für die Wehrmachtsausstellung einsetzt und sagt, ja, die Partisanen haben recht gehabt, ist gleichzeitig diese Elite ist, oder wie Joschka Fischer, der Molotow-Cocktails auf Frankfurter Polizisten geworfen hat, weil er tatsächlich real einen neuen Faschismus verhindern wollte, dass es diejenigen sind, die diesen ersten deutschen Angriffskrieg nach 1945 gegen Serbien geführt haben. Und man muss denen da nicht unterstellen, dass sie da halt was verdrängen wollen, sondern das ist tatsächlich ein authentischer, bürgerlicher Antifaschismus in deren Tradition, die sich gesehen haben. Und das ist eine, Und gleichzeitig ist das natürlich auch de facto, also Stichwort Staatsbürgergesetz oder Änderung des Staatsbürgergesetzes, was maßgeblich auch von Rot-Grün, zwar in einer vollkommen unfertigen, unzufriedenstellenden Art und Weise betrieben wurde, ist ja auch eine Modernisierung dieser Bundesrepublik Deutschland gewesen. Und das heißt, als Linke sollte man sozusagen durchaus die Geschöpfe, die man selber da irgendwie ins Werk gesetzt hat, eben auch, also das gehört mit zur Kritik, das selber irgendwie zu sehen, ja, dieses, dass das eben teilweise eben die verwandelten eigenen Geschöpfe sind der eigenen vergangenen Forderungen und dass man damit irgendwie jetzt einen anderen, wiederum eben kritischen Umgang haben muss. Absolut, aber ich fand deinen Einwand sehr gut. Ich würde auch nicht sagen, zum Beispiel, man darf die geschichtspolitische Karte nicht mehr spielen oder so. Und es war ja genau die, also diese Radiodiskussion bei FSK, bei der du ja auch mitdiskutiert hast, sozusagen wo es gegen Top ging, also im Sinne von, man darf denen nicht auf den Leim gehen, ja. Nur weil die sagen, wir haben die Vergangenheit bewältigt, heißt es nicht, dass es so ist und dass Deutschland jetzt wirklich normal ist und wir deshalb es mit einem ganz normalen Staat zu tun haben wie jeder andere. Deshalb glaube ich, man muss die geschichtspolitische Karte immer wieder ins Feld führen, und auf die Spezifik Deutschlands, also die historische Spezifik und die Spezifik des Nationalismus aufmerksam machen. Natürlich muss man das zusammendenken, aber man muss dann erstmal auch das eine entfalten. Und diese Staatsbroschüre hat sich durchaus, das war ja der politische Anlass, diese Staatsbroschüre so zu schreiben, auch sicherlich mit ein paar Schlagzeilen, die schwierig sind, also mit so Überspitzungen wie, also die Bundesrepublik Deutschland ist so mit Abstand der entspannteste Gewaltmonopolist seit Menschengedenken auf deutschem Boden. Ja, das ist irgendwie das sind Überspitzungen, aber es wendete sich auch gegen eine Ohnmacht der Linken oder der linksradikalen Kritik seit Rot-Grün, eben aus diesen, sozusagen immer nur mit dieser Hermeneutik des geschichtspolitischen Verdachts, Politik machen zu müssen und irgendwie doch irgendwann festzustellen, es geht darin nicht auf. Also wenn man das sozusagen hinzunehmen würde, ja, dann wäre ja schon mal viel gewonnen. Aber ich glaube, es gibt halt gerade mittlerweile ja zu einer sehr sektenförmigen Art der Politik verkommen, innerhalb der antideutschen Kritik durchaus ein obskurantistisches Modell, das tatsächlich zu betonen oder überzubetonen, dieses geschichtspolitische Moment. Und das Problem ist einfach, dass einem damit wesentliche Momente dieser Herrschaftlichkeit in diesem Land entgehen. Das meint nicht, dass man das jetzt irgendwie abspalten muss oder so, man kann ja einen Zug klarer herausstellen, ohne das andere jetzt wegzuwischen. Also das würde ich überhaupt nicht tun wollen. Das eine ist doch auch eine allgemeine Kritik von Nationen und Nationalstaaten und das andere wäre doch eine Spezifik, wie sie sich in Deutschland artikuliert, also sowohl wie der deutsche Staat verfasst ist, als auch wie deutscher Nationalismus funktioniert, nämlich zum Teil eben noch völkisch. Und ich glaube, wenn man das, also ich halte es für notwendig, beide Kritiken zu formulieren. Oder um es nochmal ganz sozusagen ein bisschen zuzuspitzen. Also es ist ja alles Mögliche in diesem Land im Angebot, also tatsächlich autoritäres Modell, und ich würde auch überhaupt nicht sagen, dass so ein korporatistischer Zugang, gerade in Deutschland, also gerade was so den Lohnverzicht der Gewerkschaften anbelangt, ja, also Stichwort Bündnis, deutsches korporatistisches Bündnis von Kapital und Arbeit, dass es so in anderen Ländern in der Form tatsächlich nicht gibt, das ist eine deutsche Spezifik, die muss man tatsächlich sehen und würdigen, aber auf der anderen Seite, Gestapo und Konzentrationslager sind halt irgendwie nicht im Angebot gerade. Das heißt, die deutsche Normalität ist ja im Wesentlichen keine völkische. Und dieses Verdrängungsmoment ist zwar ein postfaschistisches Moment, das irgendwie immer mal wieder reinspielt, aber ich würde halt bestreiten, dass es halt das Ausschlaggebende ist oder das der wesentliche Zug dieses neuen deutschen geläuterten Nationalismus. Auch wenn die Triebfeder, das so zu tun, aus einer historischen Blockade meinetwegen resultiert, halt nicht mehr völkisch sich artikulieren zu können.